herzlich willkommen bei Midnight Blue. Heute geht es um 41 Jahre lebende deutsche Musikgeschichte, um Embryo. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Krause. Es ist nicht einfach, diese Band einzuordnen. In Büchern über Krautrock fehlt sie oft oder wird nur kurz erwähnt. In der Rubrik Jazz taucht sie auch nur sporadisch auf, weil sowieso niemand weiß, wie er deren Musik definieren soll. Und Weltmusik? Trifft als Begriff vermutlich noch am besten. Schließlich waren und sind Embryo immer noch wichtig als Transporteure und Vermittler unbekannter Kulturen. Leider hat man sie in den letzten Jahren häufig übersehen und überhört, weil man sie entweder nur in kleinen Clubs erleben kann oder weil sie wieder einmal für längere Zeit außer Landes sind. Auf jeden Fall kann man die Gruppe, die 1969 in München gegründet wurde, heute als Weltmusikpionier bezeichnen. Auch wenn alles ganz anders begann, wie sich Christian Borchardt erinnert. Mein Vater hat gesagt, nee, Trompete ist nichts für dich. Und dann bin ich gegangen in so einen kirchlichen Posaunenchor und habe dort gefragt. Und dann haben sie mir so eine Ventilposaune gegeben. Und dachte, ist so ähnlich wie die Trompete und so. Ne? Und dann habe ich fleißig Ventilposaune geübt und so. Ne? Und dann gab es eine Jazzband in meiner Kleinstadt, wo ich herkomme. Da bin ich dann hin mit meiner Ventilposaune und habe den vorgespielt. Und die haben gesagt, ja, bist ganz talentiert, aber Posaune ist altmodisch. Hier Vibraphon. Ne? Und ich dachte, Hauptsache Jazz. Christian Borchardt, Urvater der Gruppe Embryo, hatte in den 60er Jahren noch ganz andere musikalische Ziele vor Augen. Eine Rockband zu gründen stand ursprünglich nicht zur Debatte. Nein, es sollte Jazz sein. Schließlich hießen die Vorbilder John Coltrane, Max Roach und Lionel Hampton. Oder Mel Waldron, der Pianist, lebte damals in München und er brachte Christian Borchardt bei, dass auch ungerade Rhythmen swingen können. Thank you. ihn war die Rockmusik das revolutionäre Element. Er wollte raus aus dem Anzug, weg vom Schlips und laut und mit Verstärkern. Die Jazzer waren schon etabliert, das war langweilig. Jazz-Rock war angesagt. Gitarrist Roman Bunker war 1969 noch nicht dabei, als Christian Burchert seine eigene Band gründete. Drei Vokale, jo, das ist eine kleine Melodie, ne? Und dann kam dazu eigentlich ganz gut Embryo, ne? Weil Embryo ist immer anders, ist im Werden, im Entstehen. Das hat natürlich dann auch als Philosophie gepasst. Klar, mit Embryo war natürlich eine ganz andere Baustelle zunächst mal, weil der Jazz war ja damals noch gar nicht aufgeschlossen gegenüber solchen Experimenten und war teilweise sehr konservativ. Zu glauben, aber so klang Embryo vor 40 Jahren. Von außereuropäischen Musikeinflüssen war damals noch nichts zu hören. Angesagt waren stattdessen psychedelische Klänge und Improvisation. Dabei war es nicht unüblich, dass ein Stück 30 Minuten oder länger dauerte. Von der Bandgründung 1969 bis zur ersten LP Opal, die ein Jahr später erschien, gab es bei Embryo keine feste Besetzung. Manchmal haben 2 Dutzend Musiker mitgewirkt, erinnert sich Christian Burchert. Als ein Jahr später ihre zweite LP Embryos Rache erschien, waren bis auf Geiger Edgar Hoffmann und Gründer Christian Burchert alle Mitglieder ausgetauscht worden. Embryo spielte immer noch Rockmusik, laut, elektrisch verstärkt und hart. Im Vordergrund der Musik stand häufig Jimmy Jacksons wildes Orgelspiel. Kaum ein Jahr nach ihrer Gründung traten sie beim riesigen Fehmarn Open Air Festival direkt nach Jimi Hendrix auf. Unterwegs sein, so könnte man das Motto von Embryo umschreiben. 1971 machten sie auf Einladung des Goethe-Instituts die erste große Tournee Richtung Afrika. Über Spanien und Portugal ging es nach Marokko. Die spanischen Offiziellen luden Embryo allerdings kurz vor Reiseantritt wieder aus. Schließlich hatten sie einen Titel im Programm, der eindeutig gegen das damalige Franco-Regime gerichtet war. España sí, Franco no. An der marokkanischen Grenze wartete dann bereits die nächste Überraschung. Die langmähnigen Musiker durften nicht einreisen. Außer sie würden sich sofort die Haare abschneiden lassen. Nach 2 Tagen viel Diplomatie und ohne Friseurbesuch durften sie dann endlich den Zoll passieren. Diese Reise war der Beginn von allem, was in den 39 Jahren seitdem passierte. Christian Borchardt hatte sich musikalisch infiziert. Die ungeraden Rhythmen und die für westliche Ohren exotisch klingenden Tonsysteme weckten seine Neugier. Im Herbst 71 war allerdings davon kaum etwas zu hören. Noch wollten alle die typische Mischung aus Rock, Blues, Soul, Funk und Jazz hören. Nur der Ansager eines Konzertes für Radio Bremen war nicht wirklich von Embryo überzeugt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im kleinen Jazzkonzert hören Sie nun den 2. Mitschnitt einer Konzertreihe mit deutschen Popgruppen, die wir im letzten Jahr im Bremer Gymnasium am Leibnizplatz mitveranstalteten. Auf dem Programm steht heute die Münchner Gruppe Embryo. Embryo ist eine Formation, die immer wieder versucht, der Imitation englischer und amerikanischer Rockklischees zu entfliehen, ihnen aber doch sehr oft verfällt. Immerhin, der Versuch ist lobenswert, denn bereits er wird leider von viel zu wenig Gruppen unternommen. Roman Bunker stieß 1971 zu Embryo. Er hatte es anfangs nicht leicht. Die Managerin feuerte ihn, da sie einen anderen Musiker in der Band haben wollte. Prompt feuerte Christian Borchardt die Managerin und holte den Gitarristen zurück. Wir haben nächtelang ungerade Rhythmen geübt und über ungerade Rhythmen gejammt, was ja immer eine Stärke von Embryo war, dass es nicht nur 4/4-Takt war, sondern 7/8, 9/8, 11/8. We'll be right back. Oman Bunker hatte Christian Burchardt einen Gleichgesinnten ins Boot geholt. Er war genauso fasziniert von orientalischer und indischer Musik und experimentierte sofort mit dem türkischen Saiteninstrument Saz. Nur, es hatte niemand damit gerechnet, dass dieses Instrument in einem ganz anderen Tonsystem gestimmt ist. Dann entdeckte Bunker die Ud und eröffnete mit und ohne Burchardt an der Marimba die normalerweise sehr lauten und rockigen Konzerte. Embryo versuchte nicht nur musikalisch andere Wege zu gehen. Auch was das Zusammenleben betraf, hatte die Münchner Band ihre eigenen Vorstellungen. Das Haus, in dem gewohnt, geprobt und die Konzerte geplant wurden, stand jedem offen. Roman Bunker erzählt, wie das damals ablief. Wenn man nicht wirklich geteilt hätte, das Leben, die Wohnung, die Autos, das Essen, dann hätte das nicht funktioniert. Weil wir hätten die Leute nicht bezahlen können, wir hätten uns selber nicht bezahlen können. Also chronische Geldknappheit, ich war nicht mal krankenversichert, bis ich irgendwie 30 war oder so. Das hätte gar nicht funktionieren können ohne eine gewisse Solidarität. man versucht, sich einem Ideal zu nähern. Und da waren wir nicht die Einzigen. Ich meine, wir waren ja voller revolutionärem Gedankengut auch in dieser Zeit. Die prinzipielle Einstellung war, Geld ist irgendwas, das muss man abschaffen. Als ich zu Embryo kam, war ja Embryo gerade im Begriff, bei der Industrie auszusteigen, weil die Platten nicht mehr veröffentlichten oder Probleme machten oder sich einmischten und sagten, also das könnt ihr jetzt so nicht veröffentlichen, ihr müsst eine andere Musik machen. Und wir haben ja damals ein eigenes Label gegründet auch, diese Schneeballgeschichte mit Schneeball-Label, mit anderen Gruppen. Man war autonom, unabhängig. Niemand redete von außen ins Konzept hinein. Selbst wenn Angebote kamen, wollte keiner auch nur ein winziges Stück der hart erarbeiteten Freiheit abgeben. Auch Keyboarder Michael Wehmeier nicht. Nee, das sind unsere Stücke, wir geben nichts ab, auch nicht die Verlagsrechte, gar nichts. Das hat natürlich viele dann auch riskiert, würde ich sagen. Und dadurch sind wir nicht in diese Maschine gekommen, dieses, ja, jetzt müsst ihr dann so und so agieren, dafür werdet ihr dann auch gut bezahlt. Wir sind alles improvisierende Musiker und das war schon auch immer da. Improvisation war das Ideal, dass man einfach eine Stunde Musik machen kann, ohne dass vorher irgendwas abgesprochen wurde. Sagt Roman Bunker. Der Sound bestand zwar immer noch hauptsächlich aus Rock- und Jazz-Elementen, Aber mehr und mehr schlichen sich orientalische und indische Einflüsse ein. Embryo traten zudem mit den beiden indischen Musikern Trilok Gurtu an den Tablas und dessen Mutter, der berühmten Sängerin Shobha Gurtu, auf. Plötzlich war sie da, die Sinnkrise. Christian Borchert blickt zurück ins Jahr 1978. Es hat sich irgendwie totgelaufen. Ne? Wir haben immer dieselben Plätze gespielt. Dann war der Trilok dabei. Teilweise haben die den ausgebuht, wenn er Tabla-Solo gemacht hat und so, weil sie es gar nicht verstanden haben oder war denn zu kompliziert. Also es war irgendwie fast Endzeitstimmung. Ne? Und der Roman hat immer gesagt, bevor wir uns jetzt auflösen, machen wir noch mal einen Trip nach Indien. Und dann waren wir plötzlich wie in einem Strudel, weil es kamen da immer mehr Leute dazu, es kamen die Filmer dazu, es kamen Zirkusleute dazu und so weiter. Es wurde eigentlich dann ein fantastischer Trip. Von 1978 bis Mitte 1979 waren Embryo nicht mehr präsent auf europäischen Bühnen. Stattdessen reisten sie auf dem Landweg von München über die Türkei und Persien, das gerade eine Revolution gegen den Schah anzettelte, sowie Afghanistan in Richtung Indien. Einige Auftritte wurden durch die örtlichen Goethe-Institute vorbereitet, andere fanden spontan statt. Schließlich hatte die Band einen Dieselgenerator dabei und konnte jederzeit und an jedem Ort live und elektrisch verstärkt auftreten. Dazu. Da kann man ja erstmal nur improvisieren und schauen, dass man einigermaßen mitkommt, weil wir wussten ja sozusagen gar nichts davon. Das Filmteam per Flieger nach Deutschland zurückkehrte, nahm die Gruppe den gefährlichen Landweg in die Heimat zurück. Nach diesem abenteuerlichen Jahr in der Ferne kamen einige der Mitglieder nur schwer mit dem Alltag hierzulande zurecht. Wie verarbeitet man so einen Trip? Was für Konsequenzen zieht man daraus? Wie geht es weiter? die Band hatte sich innerhalb von relativ kurzer Zeit dann aufgelöst, die jahrelang zusammen war, weil alle vielleicht diese Erfahrung anders umsetzen wollten. Roman Bunker gründete sein eigenes Trio und machte laute, harte Musik im Stile von Jimi Hendrix. Bassist Uwe Möhlrich gründete mit Mrs. Beastly-Flötist Friedemann Josch die Dissidenten, die sich ursprünglich sogar Embryos-Dissidenten nannten. Während Christian Borchardt mit einer neuen Embryo-Formation versuchte, indische, pakistanische und afghanische Musik teilweise naturgetreu auf europäische Bühnen zu bringen, versuchten die Dissidenten einen Crossover aus West und Ost. Erst als der Film zur Reise, die Vagabunden-Karawane, erschien, wurde den TV- und Kinozuschauern wirklich klar, welche musikalische Pionierarbeit Embryo geleistet hatten. Trotzdem waren viele Fans noch sehr irritiert vom neuen Embryo-Sound. Michael Wehmeyer erklärt, wie dieses Problem gelöst wurde. Wir haben auch afghanische Lieder als Heavy-Rock-Stücke vorgeführt. Also auch je nachdem natürlich immer, wo man gerade spielt. Weil du musst dann schauen an dem Abend, aha, das Publikum will es ein bisschen härter oder will es ein bisschen virtuoser. Oder und da haben wir uns immer drauf eingelassen. Während eine neue Generation Motivsucher die Innereien einiger letzter Karakulschafe fressen, gewöhnen sich die Pferde in den Straßen an die Polaroid-Kameras. Mit gierig verklärtem Ausdruck windet sich die Schlange, die alles anzubieten hat, die alles anzubieten hat, den Osten oder Westen. Und wir, die auf dieser Schlange mitreiten, bekommen meistens schon morgens Nasenblut. Und schon morgens brüllen die Unmaskierten: Luft, Luft! Da sie wissen, dass nicht viel übrig ist, ein Zeichen einer Gottheit, die immer wieder in den Diskotheken hängen bleibt und rumhängt. Wir Weltraum Muezzins, die Erde ein lebendiges Museum und nur ein Dreirad quietscht. La bla ma, Schmarotzi! La bla ma, Schmarotzi! La bla ma, Schmarotzi! Unterwegs sein. Reisen nach Asien und Afrika haben Embryo immer dazu inspiriert, etwas anderes zu machen. Kaum zurück wurde das alte Repertoire durch ein völlig neues ersetzt. Das Problem dabei, ihr Publikum konnte nicht mit ihnen Schritt halten. Dennoch rückblickend kann man sagen, dass Embryo und die Dissidenten seit den 80er Jahren dafür sorgen, dass sich die Hörgewohnheiten verändert haben. Geplant, jetzt zum Beispiel nach Afrika zu fahren, sondern wir haben eben Musiker getroffen aus dem Yoruba-Land, Und dann genauso Anfang der 90er mit Japan. Wir haben diese japanischen Musiker, die haben wir getroffen in Kairo. Und die haben gesagt, hier, ihr müsst uns unbedingt besuchen kommen. Ne? Und plötzlich waren wir in Japan. Reisen nach Schwarzafrika. Das waren nochmal unglaubliche Höhepunkte. Wir haben ja mit Fela Kuti gespielt auch, ne? Bei ihm gewohnt und so weiter. Und dann diese sagenhafte schwarzafrikanische Trommelmusik, also einmalig. Jahre gibt es dieses Unternehmen schon und ein Ende ist nicht abzusehen. Hunderte Musiker aus der ganzen Welt sind in dieser Zeit zur Gruppe gekommen und wieder gegangen. Nur Christian Borchert war immer dabei. Er ist der Einzige, der auf allen der ca. 40 Platten zu hören ist. 2008 traten Embryo beim Folkfestival Rudolstadt auf und erhielten den Weltmusik-Ehrenpreis. Man hätte es so machen können, man hätte es so machen können oder so. Aber im Endeffekt, man hatte auch einen gewissen Stolz über das, was man gemacht hat. Und hätte man es nicht gemacht, wäre es nicht da. Ne? Wir haben auf jeden Fall mitgeholfen, die Grenzen abzubauen, ne? Weil für uns waren die nie da. Für uns war das immer eine Einheit. Wir haben wahnsinnig viel gespielt, in Jugendzentren, in kleinen Discos, in kleinen Clubs. Also wirklich am Boden, am Grund der Gesellschaft haben wir ganz viele Leute erreicht. Über 4 Jahrzehnte ohne Scheuklappen kennzeichnen die Band Embryo, die heute im Mittelpunkt von Midnight Blue stand. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Krause und das Schlusswort hat der ehemalige Mitstreiter Michael Wehmeier. Embryo ist eindeutig ein Pionier mit Weltmusik, weil alle Dinge, die daraufhin entstanden sind an Fusion, Weltfusion, World Music,